1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, heute sind wir aber ganz pünktlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Wir haben eine freie Themennacht. Ihr könnt euch hier bei mir melden zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir sprechen wollt. 0800 220 50 50, die kostenfreie Telefonnummer wie immer für euch. Oder mailt uns domian@wdr.de. Bin gespannt auf eure Anrufe und auf eure Themen. Die erste Anruferin ist Angelika. Und Angelika ist 44 Jahre alt. Guten Morgen, Angelika. Ja, hallo, Domian. Angelika, um was geht's denn bei dir? Ja, bei mir ist es so, ich habe einen Lebensgefährten, mit dem ich bin schon ein paar Jahre zusammen. Und ich habe im Oktober letzten Jahres gemerkt durch eine Telefonrechnung, dass er nicht der Mann ist, für den ich ihn gehalten habe. Der ruft Sexline an, der ruft auch private Nummern an von Frauen. Also die so Sex anbieten, auch kostenlos. Und das macht er jetzt, habe ich mittlerweile seit Oktober letzten Jahres, ich habe viele Gespräche mit ihm geführt. Also du hast ihn auch angesprochen auf das, was du da entdeckt hast. Ja. Das habe ich gemacht. Ich habe 2 Tage gebraucht. Du sagst, ihr seid ein paar Jahre zusammen. Wie viel genau? 5,5. Und ihr lebt auch zusammen? Ja, wir wohnen zusammen. Ja. So, hast du ihn angesprochen? Was hat er gesagt? Ja, der hat gesagt, hier... Stimmt überhaupt nicht. Im Versehen, oder? Nee, er war sehr schockiert und dann hat er es auch zugegeben und hat mir gesagt, ja, das war ja nur über die Line, er muss den Druck ablassen mit Problemen und so. Und versucht mir natürlich die Schuld zuzugeben, dass das so ist, wie es ist. Dann habe ich aber hinterher genauer geguckt auf seine Rechnung und dann habe ich festgestellt, dass er nicht nur über die Line anruft, sondern auch private Frauen, also die sich wirklich anbieten über SMS oder die sagen, hi, ich habe Lust auf Sex. Melde dich bei mir und da hat er auch angerufen. Er bestreitet, dass er sich getroffen hat. Also er sagt, dass er bisher nur telefoniert hat mit den Frauen. Genau. Und der ist ja auch sehr viel unterwegs, beruflich, und von der Arbeit kommt er auch nicht immer direkt nach Hause. Und ich habe auch nie nachgefragt. Ne? Also der ist dann auch um 8 oder um 9 gekommen. Das war für mich okay. Ich habe ihm total vertraut. Hat er das denn jetzt eingelassen, seitdem du das entdeckt hast? Er zeigt mir jetzt die Telefonrechnung, aber... Traust du dem Frieden nicht so? Nee. Was meint er denn mit, er muss Luft ablassen oder Druck ablassen? Weiß nicht, diesen Druck, den er so verspürt, der alltägliche Leben oder vielleicht auch die Kleinigkeiten, die man so im alltäglichen Leben an Stress hat, auch in der Beziehung, da musste er Druck ablassen, hat er gesagt. Den Druck kann er nicht bei dir ablassen? Nee. Nicht, weil er hat, ich weiß nicht, ich habe immer gedacht, unser Sexualleben wäre absolut in Ordnung und gut, und wir haben ja auch schon eine Vorgeschichte, wir waren ja schon mal getrennt, und dann hat er auch mit einer Freundin in Anführungsstrichen, hatte da auch mal was gehabt, und ich habe da auch bitterböse Briefe, anonyme Briefe bekommen, dass ich auch zum Anwalt gehen musste. Und okay, euer Sexualleben, meintest du, sei in Ordnung? Ja, habe ich gedacht. Aber jetzt hört sich das so an, du bist ihm da auf die Schliche gekommen, der sagt da so diffuses Zeug, von wegen, er muss Druck ablassen, was ja schon eine Beleidigung ist, finde ich, für dich. Ja. So, und das läuft alles jetzt irgendwie so weiter. Und genau, so möchte er das gerne. Möchte, dass ich einfach das vergesse und dass ich einfach ganz normal weitermache. Ich sage, was erwartest du von mir, dass ich mache? Ich habe ihm heute gesagt, hör mal zu, die zieht aus, direkt neben meiner Mutter. Ich sage, dann nehme ich mir eine andere Wohnung und dann bin ich weg. Wer zieht aus? Ja, eine von meiner Tochter, die Freundin, die zieht da aus der Wohnung aus und die wohnt genau neben meiner Mutter. Ach so. Wir wohnen aber direkt hier alles in einem Ort. Ja. Und was sagt er da? Und dachte, ja, warum erwartest du von mir eine Entscheidung? Warum triffst du denn keine Entscheidung? Und habe ich gesagt, ich habe für dich eine Entscheidung, ich habe eine Entscheidung für mich getroffen. Ich habe gesagt, dass ich das so nicht mehr weitermachen kann, weil er versucht, ich weiß gar nicht mehr, wie ich mich hier verhalten soll. Egal, was ich mache. Also im Klartext, du traust dem überhaupt nicht über den Weg, dass der nach wie vor so Sachen macht. Nee. Du hältst für möglich, dass er sich auch heimlich mit Frauen trifft? Letztendlich hältst du... Hat. Also jetzt würde ich es vielleicht nicht machen, aber ich denke schon, dass... Man weiß es nicht. Und du weißt nicht, und letztendlich weißt du auch nicht, wie lange die ganze Geschichte schon gelaufen ist vorher, bevor du es ermittelt hast. Ja, ich weiß zumindest, weil ich darauf angesprochen, wo ich vorher gewohnt habe, und dann habe ich gesagt, hör mal zu, kann das sein, dass du es da auch schon gemacht hast? Und dann hat das zugegeben, das ist 2 Jahre her. Ach du lieber Gott. Mensch, Angelika. Ja, 2 Jahre. Mensch, Angelika. Da ist ja nun überhaupt keine Glaubwürdigkeit mehr da bei dem. Nein. Und du hast so, außer dass er äußerlich sagt, er macht das nicht mehr, hast du aber nicht den Eindruck, dass er sich irgendwie besonders ins Zeug legt, für dich, für euch, für die Beziehung? Der lässt das einfach irgendwie. Er macht natürlich auf eine gewisse Art und Weise, tut er natürlich, hier hilft er und macht und geht auch mit einkaufen, also die alltäglichen Sachen. Ja, okay, aber das hat er vorher wahrscheinlich auch gemacht, oder? Mir einfach. Er sagt einfach, du bist ja schuld und ich würde mich gerne in dem Dreck wühlen, oder ja, da würde ich mich wohlfühlen, wenn ich immer das wieder auf den Tisch bringe, da wird es mir gut beigehen, und das stimmt ja überhaupt nicht. Und was empfindest du denn für diesen Mann noch? Wie bitte? Was empfindest du denn für diesen Mann noch? Ja, ich kann das gar nicht so sagen. Auf einer Seite liebe ich ihn natürlich, aber auf der anderen Seite denke ich manchmal, der hat mir so Vertrauen geschenkt, oder wo ich dachte, ich hätte Vertrauen zu ihm. Und all das, was er jetzt auch macht, das hat er ja vorher auch gemacht, mit Urlaub planen, mit Autokauf oder mit, weiß ich nicht, so das Alltägliche halt, und auch für die Kinder mal holen oder so. Das sind ja nicht seine Kinder. Du hast Kinder. Aus früher. Ja. Wie alt sind die Kinder? 30. Und gut, der Große ist raus und die zwei sind... Also er bemüht sich schon, oder was heißt bemüht? Im Alltag läuft es schon, okay. Ja, aber, im Alltag so, wenn ich... Aber was die ganze emotionale Geschichte anbelangt, was dein Herz anbelangt, ist das alles im Moment demoliert, ne? Ja, total. Ich weiß gar nicht mehr, was ich denken soll. Ich weiß überhaupt nicht mehr. Manchmal sitze ich dann auf der Couch und wir gucken Fernsehen und dann nimmt er mich mal im Arm und dann denke ich mir, boah, das hast du vorher auch. Also Angelika, wie du mir das gerade geschildert hast, für mich wäre das der Killer für eine Beziehung. Das ist auch der Killer. Wirklich, weil weißt du gar nicht richtig, was da los ist. Du weißt es nicht. Du stocherst im Nebel. Du weißt nicht genau, was er über dich denkt und was er für dich empfindet. Genau. Hast du ihn da konkret mal nachgefragt, was er für dich... Er sagt, das hat mit Liebe nichts zu tun. Er hat gesagt, ja, das hat also mit Liebe nichts zu tun. Und er würde mich auch lieben. Er sagt auch immer, er liebt mich. Und ja gut, aber das ist so ein inflationärer Satz, von wegen ich liebe dich. Mein Gott, wer sagt das nicht alles, in welchen Situationen? Das hat überhaupt gar keine Wertigkeit in dem Fall. Und er sagt, dass er Druck ablassen muss bei anderen Frauen, auch unter anderem wegen der Beziehung. Also, ich würde an der Stelle, finde, dass es da nur zwei Wege gibt. Oder zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, den massiv unter Druck zu setzen und ihm zu sagen, pass mal auf, so kann ich nicht leben. Ich muss eine klare Ansage haben. Ich möchte wissen, woran ich bin. Habe ich gemacht heute. Genau das habe ich heute gemacht. Und da hat er gesagt? Da hat er gesagt, warum muss ich eine Entscheidung treffen? Treff du doch eine. Ja, dann triff sie. Dann geh. Ja, das werde ich dann wohl auch machen. Dann geh. Dann geh. Wenn da noch ein Funken bei ihm da ist für dich, wird er, wenn der merkt, dass du es ernst meinst, wird er wach werden. Wenn er dann aber immer noch sich nicht regt, dann kannst du ihn wirklich vergessen. Dann ist die Sache, dann hat sich die Sache ausgelebt, das ist vorbei. Denke ich auch, weil er sagt zu mir auch, weil ich ja immer kämpfe ich darum, dass wenn die Kinder mal nicht da sind, sind bei ihrem Papa, dass wir was Wochenende zusammen machen, weil er ist immer so viel unterwegs. Ich habe auch nie gefragt, wenn er auch arbeiten war. Und er hat immer halb zum Feierabend, wenn er erst um 8 oder 9 nach Hause kam. Ich habe nie gefragt. Ich habe gesagt, ja, er sagt immer morgens, ich fahre noch zur Stadt und ich gehe noch da gucken und da gucken. Und dann habe ich es einfach so hingenommen. Ich glaube, du hast viel zu lange zu viel hingenommen, Angelika. Ja, das glaube ich auch. Also ich habe dir jetzt so meine Meinung gesagt, spontan aufgrund dessen, was du mir da erzählt hast. Ich hoffe, du kannst ein bisschen was mit anfangen. Ich soll ihm wirklich jetzt wirklich mit der Brust raufsetzen und ihm sagen, das ist wirklich mein Ernst. Ja. Ich werde dann hier ausziehen mit den Kindern das war's. Weil ich habe gar kein Vertrauen mehr. Ich verstehe, absolut. Ganz beschissenes Gefühl. Absolut nachvollziehbar. Angelika. Für mich, wenn er auf der Couch sitzt und Fernsehen dann denke ich, und er nimmt mich mal im Arm oder so, dann denke ich mir, das ist das alte Gefühl, aber dann denke ich auch gleichzeitig wieder, das ist irgendwie ein fremder Mann. So, was? Meine Linie habe ich dir gesagt, Angelika. Mhm. Du musst natürlich die Entscheidung für dich treffen, das ist natürlich ja, das ganz klar. Alles Gute wünsche ich dir und viel Glück. Danke, Domian. Auf Wiederhören. Ja. Okay, tschüss. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer für euch. Und wenn ihr uns mailen wollt, bitte domian@wdr.de und eure Telefonnummer auch reinschreiben. Wir haben eine freie Themennacht, wie immer jetzt, dienstags. Und ja, ihr könnt anrufen zu allen Sachen, über die ihr gerne hier live mit mir sprechen wollt. Hier ist Leroy, stimmt das? Nee, das ist falsch ausgesprochen, oder? Leroy? Ja, Leroy. Leroy. Genau. Leroy. Was ist das für ein Name? Der kommt aus Holland. Ach so, dann sagt man Leroy. Okay. Und was geht's bei dir? Und zwar geht's bei mir darum, dass ich, dass ich mich selbst verletze. Mhm. Wie und wo verletzt du dich selbst? Also ich hatte zum Beispiel heute hatte ich Streit mit meiner Freundin und ich hatte mir das Küchenmesser genommen und habe es mir am Hals gehalten und habe es mir langsam den Hals entlang gezogen. Mhm. Wie so, dass es auch dann geblutet hat? Also ich hab zwar ein bisschen geblutet, aber es ist eine oberflächliche Schnittwunde. Aber dennoch, du hast das Messer immerhin so an den Hals gehalten und in der Haut so ein bisschen eingeritzt, dass es schon dann geblutet hat. Ja. Und die Freundin stand ja gegenüber. Also während ich das gemacht habe, bin ich aus dem Wohnzimmer rausgegangen. Aber sie hat es natürlich direkt gesehen und ist mir natürlich direkt hinterhergekommen. Und war entsetzt. Ja, natürlich. Wie lange seid ihr zusammen? Wir sind jetzt knappe 3 Monate zusammen. Ach so, ganz frisch. Ja, ganz dieses, frisch. Dieses Selbstverletzen, an welchen Körperteilen machst du das sonst? Man kennt es ja so oft, dass Menschen sich an den Armen, an den Unterarmen verletzen. Wie ist es bei dir? Also das war jetzt das zweite Mal, dass ich es am Hals gemacht hatte. Mhm. Und sonst hatte ich mir den Kopf gegen den Türrahmen gehauen und mir ein Glas gegen die Stirn gehauen, sodass ich 2 Schnittwunden an der Stirn hatte und mindestens 0,5 Liter Blut verloren hatte. Mhm. Ganze Teppich hier voll geblutet hatte und die Couch und natürlich ins Krankenhaus musste und die Platzwunde an der Stirn oder besser gesagt am Kopf oben, die musste auch genäht werden mit 3 bis 4 Stichen. Was war das denn für eine Situation oder was war vorher passiert, als du das gemacht hast, was du gerade beschrieben hast? Meistens sind das dann Themen, wo ich dann nicht weiter weiß, mich mit Worten zu argumentieren und dann habe ich so viel Wut und so viel Hass in mir, dass ich gar nicht weiß, wohin damit und plötzlich es dann mir selber antue ich. Also es passiert immer, wenn du vorher einen Streit, einen Konflikt mit einer Person hattest. Genau. Es passiert nie, wenn du so für dich alleine zu Hause bist. Nee, dann nicht. Dann nicht. Also Also ich schlag auch gegen die Wände und ich hatte auch schon einen Mittelhandknochen gebrochen und... Mhm. Das ist aber sehr heftig, wirklich eine sehr heftige Art der Selbstverletzung, die du da praktizierst. Ja, meine Freundin sagt auch selber, du tust mir auch damit weh, wenn du mir weh tust. Mhm. Ja, ja, klar. Und in dem Moment, ich verstehe das, ich weiß, dass ich hier weh tue, aber... Du hast ja den Handknochen gebrochen, sagst du? Ja, Mittelhandknochen. Mittelhandknochen, das heißt, da musst du ja volle Kanne irgendwie gegen eine Wand geschlagen haben. Ja, da hatte ich was getrunken. Und da habe ich eine Schaufensterscheibe eingeschlagen. Die Gewalt oder die Aggression richtet sich aber nie gegen Menschen bei dir, wenn du... Nee. Das nicht? Nee. Also immer gegen dich selbst? Ja. Mhm. Ich komme nochmal auf diesen Schnitt am Hals zurück. Ja. Das ist ja auch... Da bist du ja schon in dem Bereich der Lebensgefahr unter Umständen. Wenn du an der falschen Stelle eine Nuance zu tief schneidest, kann es ja, je nachdem, wo du ansetzt, die Halsschlagader treffen. Also in dem Moment, wenn ich so viel Wut und so viel Hass in mir habe, dann ziehe ich wie heute einfach das Messer durch und dann denke ich gar nicht darüber nach, ob ich mir die Halsschlagader durchtrenne oder nicht. Aber wie sonderbar, dass du dann, wenn du so in der Wut bist, doch noch irgendwie unbewusst so besonnen bist, dass du nur so ein klein bisschen einschneidest am Hals und nicht tiefer schneidest. Ja, ich halte mir das dann, also heute habe ich es mir am Hals gehalten und einfach gezogen. Ach so. Runtergezogen. Wie lange geht das schon, Leroy? Wie lange hast du also, sowas? Ich habe das schon seit ich 15 bin, ungefähr 16. Seit also es fing an, alles mit meiner ersten Freundin. Da drohte sie mich zu verlassen und da habe ich wie wild habe ich mit den Fäusten mir ins Gesicht gehauen. Hast du dir selbst ins Gesicht gehauen? Ja. Mhm. Und so hat sich das gesteigert. Also ist das denn immer in, Entschuldige? Ja. Ich wollte fragen, ist das denn immer in, Konfliktsituationen mit, Beziehungen, also mit Frauen? Nee, oder? Auch mit meinen Eltern zum Beispiel, wenn ich Konflikte hatte. Ich bin in mein Zimmer gegangen, habe die ganze Schrank, hab den Schrank eingeschlagen und wenn meine Mutter oder mein Vater vor mir stand, habe ich mir manchmal das Knie ins Gesicht gehauen. Und so. Auch schon, als du noch ein Kind warst? Also, nee, da war ich 15, 16, wo ich noch zu Hause gelebt habe. Also das Schlüsselerlebnis war die erste Freundin damals, als die verlassen wollte. Ja. Vorher hat so etwas nie stattgefunden? Vorher gab es das eigentlich nicht. Ich war im Judo und ich hatte eigentlich nur... Wenn du das dann gemacht hast, wenn du dir ins Gesicht geschlagen hast oder eines von den Dingen getan hast, die du gerade beschrieben hast, wie fühlst du dich dann direkt danach? Also mir tut es direkt leid, so wenn ich jetzt hier, wie bei meiner Freundin heute das war, dann tut mir das direkt leid, weil sie selber mich total entsetzt anguckt und auch eine gewisse, ja, ich will nicht sagen Angst, aber sie weiß nicht, wie sie damit umgehen soll. Ist ja klar, das ist ja ein Schock auch für die, wenn sie dich erst seit 3 Monaten kennt. Worauf ich hinaus wollte, ist, abgesehen von davon, dass es dir leid tut, ist es auch irgendwo so eine Art von Erleichterung dann für dich, dass du dann auf diese Art deine Wut losgeworden bist? Ja. Mhm. Also ich fühle mich dann wesentlich ruhiger, sage ich. Mhm. So, jetzt schlägst du dich damit 10 Jahre, kann man sagen, ne? 10 Jahre rum. Also ich habe mich noch nie irgendjemandem angeschlossen oder darüber geredet. Umso besser, dass du dich bei uns hier gemeldet hast. Das ist ja dann zumindest ein ersten Schritt so nach draußen, sage ich mal. Ja, meine Freundin hat mir heute gesagt, wie soll das weitergehen? Mhm. Als nächstes stichst du dich selber ab. Ja, also, die Sorge hätte ich auch, dass du irgendwas machst, wo du wirklich dich selbst schwer verletzt. Ich glaube, Leroy, das ist dass jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, er hätte schon früher sein sollen, aber nur ist er jetzt da, dass du was unternimmst. Du musst was unternehmen. Ja. Es wird eine komplizierte Ursache in dir haben, warum das so ist. Und das wirst du mit einem guten Therapeuten herausarbeiten können, warum das so ist und auch letztendlich dann dagegen arbeiten können. Ja. Ich glaube nicht, dass man sowas, also ganz wenige Leute werden das alleine schaffen, das zu bewältigen, weil du ja auch diese ganzen inneren Strukturen gar nicht weißt, ne, warum du so reagierst und kannst dich dagegen angehen und so weiter. Ja, meine Freundin hat auch schon öfters gesagt, die so sagt, was mit dir los ist. Mhm. Aber in dem Moment, dann sagt sie natürlich, dass sie mir nicht wichtig ist. Aber sie bedeutet mir ungeheurig viel. So, also, dann setz doch ein Zeichen und sage ihr, weil sie dir so wichtig ist und weil du dir selbst auch wichtig bist, fängst du jetzt mit einer Therapie an und tust etwas für dich und gehst in eine therapeutische Behandlung. Das wäre doch ein tolles Signal für sie auch. Dann sieht sie ja, dass du es ernst meinst, dass du an dir etwas verändern möchtest. Ja, das stimmt. Wärst du bereit dazu? Ich wäre dafür bereit. Ja, du hast ja nichts zu verlieren. Es ist ja auch kein Drama. Bevor ich sie verliere, mache ich alles. Ja, gut. So, dann würde ich jetzt vorschlagen, dass du gleich mit meinem Psychologen weitersprichst. Der kann dir ein paar ganz handfeste Hinweise geben, wie du das angehst mit der Therapie, welche Therapieform vielleicht auch die beste für dich ist und so weiter. Okay? Leroy, dann bitte ich dich aufzulegen. Du wirst von Peter, das ist mein Psychologe, heute Nacht zurückgerufen. Ja. Okay. Und alles Gute dir und deiner Freundin. Dankeschön. Ich danke dir und der Regie. Sehr nett von dir. Tschüss. Okay. Tschüss. Ciao. So, liebe Leute, ihr hattet die Möglichkeit, auf www.nachtlager.de euch ein Thema zu wünschen, was wir mal hier wieder anbieten sollten. Und da standen einige Themen zur Auswahl. Und der Sieger der Abstimmung wurde ungewöhnliche Erlebnisse in Bus, Bahn und Flugzeug. Und genau das wird dann morgen auch unser Thema sein. Ungewöhnliche Erlebnisse in Bus, Bahn und Flugzeug. Ein Themenvorschlag von und aus nachtlager.de. Also, ich frage euch, was habt ihr in diesen Beförderungsmitteln, in Bussen, Bahnen oder Flugzeugen, schon alles erlebt? Schönes, Schlimmes, Trauriges, Verrücktes oder auch Unglaubliches? Das ist unser Thema morgen. Ihr könnt euch per Mail dazu schon anmelden, domian@wdr.de, oder morgen ab 0 Uhr anrufen, wie immer ab 0 Uhr, oder natürlich auch während der Sendung. Ungewöhnliche Erlebnisse in Bus, Bahn und Flugzeug. Unser Thema morgen. Jetzt aber weiter heute mit der freien Themennacht und herzlich willkommen. Bei dem Namen bin ich immer unsicher. Sage ich nur Dennis oder Denise? Denise, ne, ist richtig. Ja. Denise, eine Frau. Hallo. Hallo, 20 Jahre alt. Genau. Hallo Denise, schön, dass du da bist. Ja, freue mich auch. Über was reden wir? Um was geht's? Ich bin seit 6 Monaten ungefähr dominant interessiert. Mhm. Lebe aber momentan quasi in einer dominant-devoten Konstellation. Moment. Also ich bin jetzt nicht fest mit ihnen zusammen oder so, aber... Wir müssen mal ein bisschen, glaube ich, aufklären für die Leute, die da nicht so ganz firm sind in diesen in dieser Thematik. Also du bist dominant interessiert. Genau, interessiert. Es geht um Sex. Ja. Dominant interessiert heißt, erklärst du vielleicht selbst. ich mag zum Beispiel, einen Mann zu unterdrücken. Mhm. Von ihm die Unterwerfung zu spüren und im sexuellen Sinne. Genau. Mhm. Und das heißt, du hast auch gern eine Lederkorsage an und eine Peitsche in der Hand. so direkt noch nicht, weil ich mich ja erstmal nur dafür interessiere. Okay, aber so die Richtung wäre das dann, ne? Genau. So mit High Heels stehst du dann da und die Jungs müssen die Stiefel lecken und Sachen. Genau. Ne? Okay, wir wissen so die Richtung. Ja. So, und was hast du gerade gesagt? Du lebst in einer Beziehung? Eben nicht in einer Beziehung. Das ist alles momentan mehr so virtuell. Ich kenne die Person selber auch, also persönlich. Lebe es aber momentan nur übers Internet aus. Ach so, du hast übers Netz jemanden kennengelernt? Also einen devoten Mann, einen unterwürfigen Mann? Nee, einen dominanten. Ach, einen dominanten Mann? Genau. Jetzt wird's ja noch verwirrter. Aber du willst doch selbst dominant sein. Ich bin daran interessiert. Also, ja, da solltest du dir vielleicht mit einem Fachbegriff nennt man das Switchen. Also du würdest auch gerne mal andersrum dich verhalten. Also unterwerfend dich verhalten. Genau. Ach so. Ich bin momentan halt die Devote. Bei ihm bist du die Devote. Die Devote, genau. Also ich würde aber auch gerne mal irgendwie die Macht selber haben. Verstehe. Ja, das ist jetzt wahrscheinlich, du bist 20 Jahre alt, so eine Suchphase, ne? Oder so eine Entdeckungsphase, was bin ich, was interessiert mich? Ja, schon, aber ich bin, also eher bin ich devot. Ach so. Ja, ich leb das ja auch so aus. Real? Genau. Wie lebst du es real aus? Mit in einer Beziehung? Nee, momentan eben nicht, ich bin Single. Ja, und wie lebst du es real aus? Momentan mit ihm virtuell. Also doch nicht real? Ja, teils. Also er hat wenig Zeit. Also, Butter bei den Fische, triffst du dich mal mit einem Typ, der dir den Hintern versohlt? okay, aber das wird ja schon mehr wieder ins Banking reingehen. Ach, jetzt kommen wir wieder. Nein, ich will nur wissen, ob du dich mit einem realen Mann mal triffst. Ja. Ja, so. Und dieser reale Mann ist ein dominanter Mann. Genau. So, und was machst du, was hast du mit dem schon gemacht? Ich lasse mich halt von ihm fesseln. Ja. Unterwerfe mich ihm. Ja. Zeig ihm meine Unterdrückung. Lass mich von ihm vorführen, abgreifen, Analspiele, Schmerzen. Langsam. Mir wird ganz schwindelig. Was heißt denn vorführen? Vorführen heißt, dass er mich anderen Männern zeigt. Ach. Die mich dann halt auch quasi abtasten können, das heißt, wenn er es zulässt. Da sind dann auch da kommen dann auch andere Männer hinzu. Genau. Ah, du bist ja schon heiß im Geschäft. Ich dachte, dass es so vorsichtig als angeht. Also das ist dann schon so eine Orgie quasi. Nein, ja, eine Orgie vielleicht nicht. Kommt manchmal vor, ja. Gut, da sind dann andere Männer. Wie viele andere Männer sind da? Kann schon mal bis zu 10 andere Männer sein. Wie bitte? Bis zu 10 anderen Männern? Ich dachte gerade, du bist so eine ganz zarte Pflanze, die sich so vorsichtig in einen anderen sexuellen Bereich begibt. Eigentlich nicht. Nee, aber du bist aber schon volle Kanne dabei. Ja. Also, da sind dann 10 andere Männer. Genau. Und dein Hauptverbindungsmann. Ja. Bist du dann, hast du eine Maske auf? Nein, ich nicht. Du nicht, wer denn sonst? Ja, es gibt auch schon mal Treffen, wo dann halt auch andere dominante Männer zum Beispiel sind oder andere devote Männer und devote Frauen, die dann halt auch diese Maskenspiele betreiben. Ich selbst mag es aber nicht und werde es auch wahrscheinlich nie tun, weil ich da einfach nicht drauf stehe. Aber wenn dieses, bleiben wir bei dem ersten Beispiel, da sind dann mehrere andere dominante Männer auch und du wirst vorgeführt. Was heißt das genau? Ich habe es gerade schon mal gefragt. Also die betasten dich dann? Ja, das nennt sich Abgreifen. Ja, also die tasten mich halt ab, fühlen zum Beispiel auch, ob eine Erregung da ist. Ach so, und, also die packen auch an die entscheidenden Stellen. Genau. Ist nicht nur so ein bisschen... aber das muss halt mein Dom quasi zulassen. Also der Hauptmann muss das zulassen. Ja. Der muss sagen, das dürft ihr nicht. Gibt es da auch Geschlechtsverkehr? Ja, kommt drauf an. Also nicht immer, aber wenn er es wünscht, ja. Achso, wenn der dominante Mann, also dein Hauptmann, sage ich mal so, sagt, okay, ich will, dass der eine Typ mit ihr Sex jetzt hat, Geschlechtsverkehr, dann passiert das auch. Ich hoffe immer mit Gummi. Ja. Okay. Wirklich? Ja, natürlich. Gut. Hallo? Ja. Denise, ich habe hier alles schon gehört. Ich habe wirklich die schlimmsten Sachen schon gehört. Deswegen frage ich das immer vorsichtshalber auch. So, jetzt, wo ist jetzt das Problem? Dass du gerne mal in die andere Rolle rein möchtest, in die dominante Rolle? Ja, auch. Das Problem liegt aber auch darin, dass ich halt eine Mutter von zwei Kindern schon bin. Oh. Oh. Ich war gerade davon ausgegangen, dass du solo bist. Ja, solo halt in einer Beziehung, ja. Solo in einer Beziehung? Ja, halt, ne, ich bin halt Single. Du bist Single, ja, so meinte ich das, ja. Bin alleinerziehend. Ja, wie alt sind deine Kinder? 2 und 10 Wochen. Oh, und der Vater des ganz frischen Kindes will auch nicht mit dir zusammen sein? Oder du nicht mit ihm? Er lebt halt auch ziemlich weit weg, also ist halt auch umgezogen. Ja. Hab in der Schwangerschaft wenig von ihm gehört. Ja. Warum bist du denn schon so früh schwanger geworden? Warum? Ja. Weil, ich habe regelmäßig die Pille genommen, wurde aber auch erst nach dem zweiten Kind festgestellt, dass, durch einen Hormonspiegeltest, dass die Pille niemals bei mir angeschlagen hat. Ach so. Wurde das von meinem Körper halt schon, ja, quasi wieder ausgeschieden oder keine Ahnung. Okay, aber dann hast du mit den Typen, die Väter von den Kindern sind, zumindest nicht geschützten Geschlechtsverkehr gehabt. Ja, doch. Ja, nee, die hatten ja wohl keine Gummis dann. Ja, okay, sagen wir es mal so. Teilweise ja, teilweise nein. Ja, so kann man es dann auch ausdrücken. Zwei Kinder sind da. Also teilweise nein. Hm. Das hat aber mit deiner Sexualität gar nichts zu tun. Es ist teilweise schwierig, ne? Viele gehen wirklich immer davon aus, so ja, Hausfrau, Mutter und ist halt eine ganz liebe Zarte, so wie du halt auch sagtest. Aber ist halt irgendwie halt doch ganz anders. Ja, nee, habe ich ja nur so gedacht am Anfang, weil du so vorsichtig angefangen hast. Ja, ich bin halt nun mal auch schüchtern. Und schüchtern ist, glaube ich, jeder auf irgendeine Art. Und Also ich finde, erstmal vorab gesagt, dass diese Art der Sexualität durchaus vereinbar ist auch mit der Rolle einer liebenden und umsorgenden Mutter. Also natürlich ist es ist ja zwiespaltend. Man lebt ja sein Leben privat und das Sexleben ist ja wieder ein anderes. Genau, ganz genau, ja. Aber dennoch scheint es für dich ein Problem zu sein, weil du gerade sagtest, als ich fragte, wo liegt das Problem, dass du sagst, ja, ich habe schon zwei Kinder. Ja. Erklär es mir genauer, warum und wie du das Problem siehst. Das Problem liegt einfach darin, dass ich mich selber schlecht mache. Immer wieder sage, du gefällst dir nicht, du bist dies, du bist das, du bist jenes oder sonst wie. Und jedes Mal denke ich daran, warum tust du das eigentlich? Warum willst du dominant sein, aber bist trotzdem devot? Warum tust du dir das an und warum kriegen deine Kinder das teilweise mit? Inwiefern kriegen die Kinder das mit? Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel telefoniere. Und mein Großer halt hier sitzt und, keine Ahnung, kriegt halt das Gespräch mit und sagt dann halt irgendwelche Sachen nach. Mhm. In dem Alter ist er jetzt. Ja, aber da muss ich aber auch sagen, Denise, das darfst du aber auch nicht in Anwesenheit des Kindes machen, auch kein Telefonat. Da musst du ganz klare Grenzen ziehen. Deine Sexualität in Ehren, okay, aber das muss komplett getrennt sein von deiner Rolle als Mutter. Aber da appelliere ich aber jetzt an dein Verantwortungsgefühl. Natürlich schnappt ein Junge ist das, ne? Ja. Schnappt er das irgendwie schon auf. Und wenn er da so früh mit vertraut wird, das ist die erste Maßnahme. Das muss komplett voneinander getrennt werden. So, wieso machst du dich immer schlecht? Warum ich mich schlecht mache? Keine Ahnung. Ich habe, glaube ich, ein sehr, sehr schlechtes Selbstbewusstsein durch meine damalige Beziehung bekommen. War halt damals wirklich so, dass ich dadurch eigentlich Gewalt kennengelernt habe. Gewalt heißt, der hat dich geschlagen? Der hat mich geschlagen in Anwesenheit meines Sohnes, also meinem Großen. Ah, ja. Ich hatte ihn damals sogar auf den Arm. Und ich wundere mich selber, dass ich jetzt zum Beispiel auch dieses Devote einfach habe. Normalerweise müsste ich ja jetzt hingehen und stark sein und und sagen, du bist Mutter, du musst das hinkriegen und du packst das und egal wer da jetzt kommt, du sagst, du machst dein Ding. Mhm. Aber ich lasse mich halt unterdrücken und ich unterwerfe mich jemandem und Also vorab möchte ich mal sagen, dass das eine ganz komplizierte Thematik ist, warum jemand in der Sexualität devot oder dominant sein möchte. Da gibt es ganze wissenschaftliche Abhandlungen von. Kann man überhaupt nicht so mit ein paar Sätzen erklären, warum das so ist. Was ich jetzt nur so raushöre, was du sagst, ist, versuch es doch ganz einfach mal mit der dominanten Rolle. Vielleicht ist das eine Form der Sexualität, die dir noch mehr Spaß macht. Ja, aber vielleicht ist das aber auch ein Fehler. Aber du kannst es doch ausprobieren. Ja, aber wenn ich es ausprobiere und dann aber trotzdem, machen wir es mal bildlich, wenn ich dann rot sehe und das in der Thematik meiner Vergangenheit vergleiche, mit meinem Ex-Freund, was damals passiert ist, ich glaube, ich würde, Du hast ein bisschen Angst davor. Ja, ich habe Angst davor, jemanden so weh zu tun, dass nachher am Ende irgendwie, aber ja, mehr ist als nur halt dieses Spiel. Ich verstehe, aber soweit ich vertraut bin mit diesen Kreisen, ist das doch alles ganz klar definiert als Spiel. Und sobald man auch nur eine Nuance zu weit geht. Ja, man hat ja ein Safe-Wort. Genau, gibt es immer ein Codewort und dann ist Schluss. Ja. Und wenn du das mit jemandem machen würdest, mit dem du vielleicht ein bisschen ein vertrautes Verhältnis hast, spreche doch nichts dagegen, dich einfach mal ein bisschen auszuprobieren in dieser Richtung. Aber weißt du, was mich jetzt noch mehr stutzig macht, ist doch diese Verbindung, die Verknüpfung zu diesen privaten Vorkommnissen, die dir ja offensichtlich schon einen Schock versetzt haben. Ja, haben sie auch. Ja. Deswegen wundere ich mich ja auch, dass ich halt diese devote Rolle einfach spiele. Deswegen würde ich jetzt, ganz abgesehen von diesen sexuellen Fragen, würde ich sehr, sehr gerne, dass du ein paar Worte mit meinem Psychologen sprichst, wegen dieser Angelegenheit. Ja. Es gibt sicherlich da einen Zusammenhang. Wie sieht es denn so überhaupt in Sachen Liebe aus? Hast du eine Sehnsucht, auch in eine neue Beziehung zu gehen vielleicht? Ich habe schon mal wieder Lust darauf, eine neue Beziehung einzugehen, aber ich habe Angst davor. Also da ist eine ganze... Weil ich das immer wieder vergleiche. Ich verstehe. Also da ist eine ganze Menge irgendwie diffus und wackelig, ne? Ich verstehe. Das kann man wirklich nicht innerhalb von ein paar Minuten klären. Jetzt biete ich dir erstmal das Hintergrundgespräch an. Und es könnte sein, dass daraus noch resultieren andere Sachen, die wir dir weitergeben, die du vielleicht dann verfolgen könntest. Ja? Soweit erstmal, liebe Denise. Ja. Du liegst auf und wirst von uns zurückgerufen. Ja, aber trotzdem, warte mal eben. Ja. Ich hätte gerne eine Autogrammkarte. Sehr gerne. Dann sagst du die Anschrift meinem Psychologen bitte. Deine Alles Anschrift. Klar. Alles Gute. Jo, danke. Tschüss. Ja, ciao. Unser Thema morgen, ihr Lieben, heißt ungewöhnliche Erlebnisse in Bus, Bahn und Flugzeug. Was habt ihr in Bus, Bahn oder Flugzeug schon alles erlebt? Das kann anfangen von einer Schlägerei, von einer schlimmen Gewaltaktion und kann enden bei heftigem und schmutzigem Sex irgendwo hinten im Flugzeug oder in der Flugzeugkabine. Also, das ist meine Frage. Was habt ihr in diesen Beförderungsmitteln schon alles Ungewöhnliches erlebt? Morgen unser Thema. Ab 0 Uhr anrufen, die Leitungen sind geschaltet, kostenfrei für euch oder natürlich auch gerne während der Sendung morgen. Herzlich willkommen, sage ich zu Marion. Marion ist 40. Hallo. Hallo, Domian. Hallo, Marion. Um was geht's? Ja, mein Thema ist, ich habe in den letzten 14 Jahren dreimal eine Affäre mit einem verheirateten Mann und immer mit dem gleichen. Aber du bist nicht verheiratet. Ich bin solo. Du bist Single. Ich bin allein. Ich liebe diesen Mann von Herzen. Und dreimal innerhalb der 14 Jahre, wie lange dauerten diese Affären jeweils so ungefähr? Also das erste Mal waren es 4,5 Jahre. Ja. Und dann ein halbes Jahr. Ja. Also da waren wieder 4,5 Jahre dazwischen. Dann ein halbes Jahr und jetzt geht es seit letztes Jahr August wieder. Das ist aber eine vertrackte Geschichte da mit euch. Absolut. 14 Jahre? Ja. Der kann sich nicht aus seiner Ehe lösen? Ja, der kommt von seiner Frau nicht weg. Er sagt immer zu mir, er bleibt bei ihr wegen den Kindern. Ja, ja, das sind immer so ja. Sprüche manchmal. Ja. Aber du kommst von ihm offensichtlich auch nicht los. Ich komme von dem Mann nicht los, ne. Und letztendlich könnte ich mir vorstellen, dass in diesen Zeiten, wo du nicht mit dem zusammen warst, lief da mal irgendwas anderes mit jemand anderem? Ich hatte mal eine Beziehung, knapp 4 Jahre, ja. War das eine befriedigende Beziehung oder warst du in Gedanken letztendlich immer bei dem? Also in Gedanken, genau. In Gedanken war ich bei ihm. Das heißt, 14 Jahre besetzt dieser Mann dein Herz, kann man ja so sagen. Um es kompliziert zu sagen, eigentlich 20 Jahre. 20 Jahre. Ich hatte schon mal, bevor er seine Frau kennenlernte, hatten wir schon mal eine Affäre, war auch heimlich. Ach so. 1,5 Jahre. Und ja. Dann habe ich es beendet, weil ich dachte, der möchte nichts Festes mit mir, habe aber nie mit ihm darüber geredet und habe es dann beendet und 4 Wochen später hatte er seine jetzige Frau. Sagen wir mal, ist es übertrieben, wenn ich sage, 14 Jahre hin und her gerissen zwischen tiefem Unglück und großem Glück? Ja, ja, ja, ja, genau, treffend ausgedrückt. Aber nie lange großes Glück. Eigentlich nie, weil die Konstellationen ja immer so waren, wie du sie beschrieben hast. Ja, ja. Was erzählt er über seine Ehe? Was erzählt er? Die ist nicht gut. Also ich glaube ihm das auch. Er sagt, wenn die Mädchen nicht wären, wäre er schon lange weg. Aber ja, also geht ins Detail, ich meine. Also offiziell sagt er, dass er unzufrieden ist in dieser Ehe. Ja, ja. Und er, ich sag mal jetzt wertend, er schiebt die Kinder vor, sich nicht zu trennen. Ja. Seine Kinder. Ja. Wenn es vorgeschoben ist, ja, wahrscheinlich ist es vorgeschoben. Nur mein Herz will es nicht wirklich glauben. Also. Ja. Kennst du die Frau? Ja. Die dich auch? Ja. Ach so. Verkehrst du bei denen sogar? Nee. Das war mein Geschäftskollege, war das. Ach so, aber sie weiß nicht, was zwischen euch läuft so lange schon? Naja, sagen wir so, letztes Jahr im November hat sie ihn dann mal, ja, also vermutlich weiß sie es. Aber letztendlich... Nicht wie lange und überhaupt. Ich verstehe. Und letztendlich bemüht ihr euch um Geheimhaltung? Ja, klar. Also ihr geht nicht Hand in Hand durch die Stadt, wo ihr wohnt? Nee, das läuft alles in meinen 4 Wänden ab. Ach so, immer nur in deinen 4 Wänden? Ja. Nie draußen? Nee. Nie? Einmal. In 14 Jahren? Keinmal bummeln gegangen, essen gegangen? Nein. Urlaub gefahren? Gar nichts? Nein. Mensch, Marion. Bist du wahnsinnig, was du da machst? Du verschwendest dein Leben. Du verschwendest deine Zeit. Wirklich. Ja, aber ein anderer Mann hat sowieso keine Chance. Ich ja, weil du dich da so festgebissen hast in diese Geschichte. Ja. Wenn der, und der gibt vor, dich wahrscheinlich groß zu lieben, ne? Ja. Natürlich, war mir klar. Klar, hatten wir ja vorher schon mal. Ja. Und kriegt aber nicht die Kurve, klare Verhältnisse in seinem Leben zu schaffen. Sag mal, verlierst du nicht die Achtung von ihm, was er auch seiner Frau antut? Rein theoretisch könntest auch du das sein. Sagen wir mal so, ich meine, sie schmeißt ihn immer wieder raus. Schickt ihn wieder ein paar Tage fort, er soll zu seinen Eltern gehen. Ja, aber verlierst du nicht die Achtung vor seinem Verhalten? Er ist ja kein klarer Mensch, offensichtlich. Ich weiß, was du meinst. Ich weiß gut, was du meinst. Klar, habe ich mir auch schon oft gesagt. Aber nee, so weit ging das noch nicht. Die Achtung vor diesem Menschen habe ich noch nicht verloren. Darf ich es mal ferndiagnostizieren? Ja, bitte. Ja. Ich bitte darum. Ja, ich sag's mal so aus dem Bauch heraus. Das ist ein eklatantes Abhängigkeitsverhältnis, in dem du stehst zu diesem Mann. Ja, das hab ich auch schon gedacht. Eine Art Sucht. Genau so. Ja. Schwer, wenn man so lange in sowas drin hängt. Ganz schwer. Ganz schwierig, da einen guten Rat zu kriegen, außer zu sagen, geh raus. Aber das weißt du selbst auch noch nicht. Du willst es ja nicht. Ich weiß es. Und letzte Woche war ich auch so weit und wollte ihm das sagen. Und dann hat er mich wieder, wie sagte er so schön, am Telefon zugesülzt. Und ja. Also nach 14 Jahren gibt es eigentlich kein Gespräch mehr. Nach 14 Jahren gibt es noch Ja oder Nein und Tschüss. Weißt du? Ja. Da gibt es keine Argumente mehr. Nee, eigentlich nicht wirklich. Und dieses Gerede mit diesen Kindern, mit den Kindern, das ist, finde ich, vollkommener Unsinn. Er tut seinen Kindern nichts Gutes, wenn er eine schlechte Ehe führt. Er tut seinen Kindern viel mehr Gutes, wenn er glücklich ist und wenn auch die Mutter der Kinder glücklich ist. Und seien sie getrennt. Ich weiß das, das habe ich schon so oft zu ihm gesagt, aber... Nee, du kannst ihn da nicht überreden. Da machst du dich auch viel zu klein, wenn du ihn... Das muss er doch selbst hinkriegen. Was für ein Waschlappen ist das denn? Ja. Oder was für ein Egomane? Dass er sich da bedienen lässt, zu Hause, da wird er es vielleicht auch gut haben und all die Bequemlichkeiten. Und dann hat er noch die süße Marion, das Betthäschen und auch die Vertraute und holt sich da auch noch sein Leckerli. Ja. Ah, das ist nicht in Ordnung. Ja. Ja. Ich sage immer, wenn ich nicht wüsste, wie blöd ich bin, wäre es für mich einfacher. Ich weiß es ja irgendwo, aber... Ja, manchmal muss man sich, glaube ich, so ein Wissen immer und immer wieder selbst einhämmern, um zu schaffen, da rauszukommen. Ich weiß, das ist manchmal ganz schwer. Manche schaffen es auch nicht. Aber es geht nur, glaube ich, über diese Einhämmermethode. Anna, wie willst du es anders machen? Wenn du es auch laufen lässt, dann läuft es, wie es läuft. Ne? Also es kann sich nur verändern, indem du eine Initiative ergreifst oder dass er klare Verhältnisse schafft. Ja. Und was ich dir gerade am Anfang sagte, es ist dein Leben, was vergeht, deine Jahre. Deine Jahre sind weg, die du mit dem verschwendest, sag ich jetzt mal. Ja, klar. Ich sitze halt da und denke, ja, okay, gut, dann in 3 Jahren. In 3 Jahren habe ich ihn. Stell dir mal vor, in 3 Jahren besinnt der Mann sich und verlässt seine Frau und verliebt sich in eine andere. Das habe ich mir auch schon gedacht. So, dann stehst du da und hast 20 Jahre auf den Kerl gewartet. Ja. Ist alles möglich. Klar, ne? Das heißt, meine Gedanken hatte ich auch schon. Und dann sitzt du da wie ein begossener Pudel und denkst, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ja. Es ist schon viel zu lange, aber es ist nicht zu spät, es zu verändern. Marion, mehr kann ich dir gar nicht sagen. Ja. Sonst drehe ich mich im Kreis. Ich habe es ja ganz... Also wahrscheinlich denkst du es ja tief in dir auch ganz ähnlich. Tief, ne? In mir, ja. Hast du irgendwie eine gute, ganz enge Freundin an deiner Seite? Ja, habe ich. Was sagt die denn? Ja, die kennt ihn auch und die sagt auch, was er sagt, ist eigentlich glaubhaft. Eigentlich ist es glaubhaft, was er sagt. Es ist gut möglich, dass es so stimmt, wie er es mir sagt. Das ist das Problem. Auch das ist dann egal. Entscheidend ist, was hinten rauskommt. Und hinten rauskommt, dass er dich nicht, offensichtlich nicht als Hauptmenschen in seinem Leben will. Ja. So, und dann gilt es daraus, eine Konsequenz zu ziehen. Ja. Ich dachte schon, letzte Woche war ich bei meiner Gynäkologin und die erzählte mir auch von einer Freundin, die sowas auch mitgemacht hat. Und da saß ich plötzlich da und dachte, Mensch, ich bin ja nicht die Einzige. Ich bin nicht die Einzige, die in Anführungszeichen so blöd ist. Nee, das trifft ganz viele Menschen, ganz viele. Ja, und jetzt dachte ich mir nur schon, ich hätte gern Kontakt zu solchen Menschen. Ich weiß, ich habe kein Internet, ob es irgendwie, ich habe keine Ahnung. Ja, können wir dir gerne, okay, biete ich dir an. Vielleicht ist ein Erfahrungsaustausch ganz hilfreich. Ja, das dachte ich mir nämlich schon, dass das vielleicht, ja. Interessanter wäre es ja, dass du mit jemandem redest, der das geschafft hat, aus so einer Sache rauszukommen. Ja, das meine ich ja. Ja. Menschen, die... Okay, Mädels, also wenn ihr sowas erlebt habt wie Marion, dann meldet euch da bitte bei uns. Am besten über Internet, domian@wdr.de. Und das würden wir gerne dann an die Marion weiterreichen. Wenn wir dir so helfen könnten, biete ich das gerne an Marion. Oh ja, das wäre super. Meldet sich ja jemand. Ja. Ich bin ganz sicher. Und dann könnt ihr mal ein bisschen reden. Ja, das ist fast wie eine Selbsthilfegruppe, kann man dann sagen. Ja, genau. Die Richtung, ja. Sowas dachte ich mir, genau. Also, ich hoffe, dass etwas kommt, was Interessantes für dich. Und ich hoffe für dich, dass du die Kurve kriegst. Okay, vielen Dank. Alles Gute. Danke für dich auch. Tschüss, danke schön, Marion. Tschüss. 0800 220 5050, so erreicht ihr uns hier kostenfrei. Oder mailt domian@wdr.de. Und jetzt begrüße ich jemanden mit dem schönen Namen Deborah. 44, guten Morgen. Also kann ich jetzt sprechen? Okay, also Domian. Ja, jetzt kannst du sprechen. Du, Deborah, ja, hallo. Das war die schöne Zeit. Nee, ich bin transsexuell, habe nächste Woche meine OP. Ja. Du bist also jetzt noch im Körper eines Mannes? Ja, sozusagen, obwohl ich mich ja als Frau eigentlich fühle. Ich verstehe, aber nackig bist du noch ein Mann. So, ein bisschen. Es gibt noch männliche Anteile an deinem Körper. Ja, untenrum halt, ja. Okay. Untenrum, klar, ja. Ja, und jetzt bin ich mal gespannt, was das Leben danach bringt. Nächste Woche ist die Operation. Ja, am Donnerstag. Aufgeregt? Ja, das ist so ein komischer Mix aus sämtlichen Gefühlen. Ich weiß es nicht, weil langsam immer stärker wird. Letztendlich könnte ich mir vorstellen, du bist jetzt 44 Jahre. Wie lange weißt du, dass du in einem falschen Körper lebst? Oh, das ist schon Anfang 2000 eindeutig und ja. Die Vorgänge, die Vorläufer, die waren also schon in der ersten Beziehung, die ich hatte. Also schon 20 Jahre. 1990 passiert. Ja, das heißt, das war schon eine lange große Sehnsucht für dich, dass das dann so geschehen sollte, diese Operation. Ja, aus der jetzigen Zeit gesehen stimmt das, ja. Ja. Ich denke aber, das hat sich so lange hingezogen, weil ich durch den ganzen Stress in der Beziehung und den Terror der inneren Familie war, das durch den Kampf unterdrückt hatte und ich da meine Männerrolle immer schön brav spielte. Ja. Und als die Beziehung zerbrach, ist das halt wie ein Vulkan herausgebrochen, dass ich es ausleben wollte. Ja. Wann zerbrach denn die Beziehung? Die war Ende 2003, nach 14 Jahren zu Ende. Ach so. So, wenn ich dich jetzt sehen würde, würde ich sofort sagen, bist eine Frau? Ich denke schon. Ich selber schätze, dass ich 90-95% der Leute mich nicht als Mann erkennen. Ja. Also ich sehe ziemlich feminin aus. Ja, also ist jetzt noch der letzte Rest, die Unterleibsoperation. Und dann bist du vollkommen verwandelt in eine Frau. Ja, so kann man sagen. Außer die Brust-OP, die jetzt halt noch das Problem ist. Ja. Weil ich selber schwankende Brustgröße habe. Verstehe. Du bist im Moment aber in keiner Beziehung? Nee, ich habe schon seitdem die Beziehung mit der Freundin zu Ende ist, keine mehr gehabt. Ja, und was machst du? Das ist das einzig Quälende halt auch. Ne? Ja, was machst du beruflich? Beruflich, also ich tue halt im horizontalen Gewerbe, mache mein Geld. Ach, das ist ja interessant. Du arbeitest als Prostituierte? Genau. Als deutsche Prostituierte auch noch. Als was? Als Deutsche. Als Deutsche? Ja. Wie, als Deutsche? Ist das ungewöhnlich, als Deutsche zu... Also es ist schon sehr selten. Ach so, ehrlich? Weil es überwiegend aus Südostasien und Südamerika halt welche sind. Ne? Ach so, die Transsexuelle meinst du? Ja, ja. Ach so, jetzt verstehe ich. Das ist ja eine interessante Konstellation. Du arbeitest als Prostituierte, bist transsexuell, hast noch einen Penis... Sonst aber zu 90% eine weibliche Erscheinung. Mhm. Was sind das für Männer, die zu dir kommen? Das sind ganz normale Männer, die teilweise auch in einer Beziehung sind mit Frauen. Sind das heterosexuelle Männer? Ich würde die als hetero bezeichnen, mit so einer gewissen Neigung zur bisexuellen Neigung. Ne? Entschuldige, wenn ich dich jetzt frage, du hast mir deine Arbeit erzählt und hier können wir offen über alles reden immer. Wenn du mit den Männern dann zugange bist in deinem Job, interessieren die sich auch für dein noch männliches Geschlechtsteil? Beschäftigen sich die Männer damit? Ja, hauptsächlich so, ja. Ja. Bist du noch aufgrund der ganzen Umstellung, Hormonbehandlungen und so etwas noch zu einer ganz normalen Erektion fähig? Jetzt nicht prinzipiell, das kommt schon drauf an, wie die es mit mir machen und was sie machen und wie die persönliche Erscheinung ist. Da sind viele Faktoren halt eine Rolle. Ja. Ein Orgasmus kann ich kriegen, es kommt aber nichts dabei raus. Ne? Es kommt nichts dabei raus? Auch aufgrund der Hormonbehandlungen? Oder? Genau, ja. Die Spermaproduktion ist ja schon seit ewigen Zeiten eingestellt. Durch diese Behandlungen hört man immer so, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass die Hoden schrumpfen und der Penis kleiner wird. Stimmt das? Das stimmt, das ist so wie beim Teenager nachher aus dem Sicht. Ach so, und das stört denn die Männer nicht, wenn du, ich sag jetzt mal, kein normal ausgebildetes männliches Geschlechtsteil hast? Wollen die das nicht eigentlich auch? Ja gut, wenn ich bedenke, ich kann ja mal sagen, was ich früher hatte, da hatte ich so circa 19 Zentimeter, das ist jetzt bei 13, 14 Zentimeter am Hängen. Ja. Und im Prinzip finden die den alle ganz niedlich. Ach so. Also kommst du da ganz gut weg dabei. Ja. Läuft das dann auf Analsex raus letztendlich? Nicht immer. Nicht immer. Also oral. Obwohl ich das hier eigentlich relativ gerne hätte. Dann. Ja. Also damit habe ich jetzt keine Probleme. Ne? Aber du bietest dich dann so auf dem Markt wirklich auch als transsexuelle Prostituierte an und nicht als, als reine Frau, weil sonst werden die Männer ja erstaunt bis schockiert. Ja, nee, das mag ich nicht. Also ich tue schon gezielt als transsexuelle Werbung. Ja, und du sagst es gerade, das sind Männer aus allen Schichten, aus allen Altersgruppen, die zu dir kommen? Ja, doch. Eher jüngere oder eher ältere Männer? Also ich würde sagen ab 40. Ab 40. Ach so, die ganz jungen stehen da nicht so drauf. Das schon, aber ich, also da melden sich relativ wenige. Das gab mal eine Zeit, wo auch jüngere sind, aber mit denen mag ich auch nicht so gerne machen. Warum nicht? Ja, die sind ganz anders drauf. Ach so. Sexuell, ich weiß. Ach so. Die Älteren sind ein bisschen erfahrener und gehen da professioneller auch dann mit dir um. Ja, die bringen auch so eine gewisse Intimität, so eine Liebe rüber. Mhm. Weil das ist ja dann praktisch in dieser Sache, wo ich dann auch mir meine Liebe hole, die mir ja praktisch seit über 5 Jahren fehlt. Ne? Aber kann man davon Liebe reden? Nein. Doch, so... Zuneigung? Streicheleinheiten? Ja, die kriegt man im gewissen Rahmen ja auch. Manche sind ja auch Stammgäste und ja, da hat man so eine gewisse Art Beziehung schon hinzu aufgebaut. Ja, so, wenn du jetzt aber dich operieren lässt... jetzt in Kürze, wie du sagst, dann kannst du diesen Job, so wie du ihn jetzt bisher gemacht hast, auch nicht weiter ausüben. Nee, das nicht. Das nicht. Das heißt, du könntest als normale Prostituierte arbeiten. Willst du das? Ja, ich denke schon, dass ich nach den 3 Monaten Pause, die ich da einlegen muss, schon gerne weiterarbeiten will. Also es gefällt mir schon in dem Bereich. Ja. Ich bin kontaktfreudig und... Ja. Ich versuche es dann anfangs wahrscheinlich als extransexuelle. Ach so, ja, das ist auch weil noch ein gewissen Reiz. Da gehen auch noch viele drauf. Ach so. Klar, weil du hast ja dann eine Scheide, die nicht so aussieht, wahrscheinlich nicht so perfekt aussieht wie die normale Scheide einer Frau. Nee, das würde ich nicht sagen. Also ich habe bei den Arzt in Frankfurt Bilder gesehen, also da war ich begeistert von, wie es aussieht. Ach so, das heißt, du meinst, die würden das gar nicht merken, die Männer? Wenn du es nicht sagen würdest. Da bin ich jetzt überfordert. Aber kann sein, wenn du sagst... Wenn man da Narben sieht oder so. Ja, aber da gibt es auch noch wieder eine gewisse Gruppe, die auf ehemalige Transsexuelle stehen und die du dadurch bedienen könntest. Ja, also ich hatte jetzt hier heute einen, den habe ich ja zum Beispiel gesagt, der war ein bisschen verwundert am Gucken, aber machte mir nicht den Anschein, dass er sich nicht wieder melden wird. Also, warum... Ich hatte gefragt, wann wieder. Deborah, warum dann jetzt überhaupt die Operation? Ja, ich will ja auch privat mal irgendwie glücklich werden und im Dezember zum Beispiel waren welche hinter mir her, sind ins Bett gegangen und dann haben die mich verleugnet und gesagt, ich hätte die überrascht. Du bist, ja, man kriegt halt keine feste Beziehung, also ich zumindest. Also du meinst, wenn du operiert bist, dann wird das besser klappen und könntest dich dann eher auch auf eine Beziehung einlassen. Dann auf eine Beziehung mit einem Mann oder einer Frau? Mann, ich habe das komplett gewechselt. Ah ja, mhm. Das müssen die Hormone sein. Nee, glaube ich nicht. Mein Therapeut war schon verwundert. Ich glaube, das sind nicht die Hormone. Das ist eine tiefe Veranlagung, die irgendwie sich gebildet hat mal irgendwann. Und es gibt ja auch Menschen, die sich operieren lassen und dann gleichgeschlechtliche Liebe praktizieren. Genau, als Mann mit Frauen und dann operiert sind. Ja, nee, ist klar. Also da bin ich... Scheinbar, der Arzt hatte damals verwundert geguckt. Du bist eine ganz normale heterosexuelle Frau. Ja, werde ich dann wahrscheinlich sagen. So, ob genau. Ob ich jetzt Bi-Neigungen habe, weiß ich nicht. Ja. Diese Operation, wie lange braucht man dafür oder was braucht es, bist du da so, du hast gerade schon so eine Zahl genannt, bis man so einigermaßen fit wieder ist? Ja, ich denke schon, dass man in der 14. Tage, wenn man entlassen ist oder fit ist, nur nach 6 Wochen muss man ja dann nochmal hin. Ja, was muss dann nochmal gemacht werden? Ja, kommt eine Korrekturoperation von der Eichel. So. Kann ja auch ein Teil Abgewebe absterben und alles. Ja. Also, ich glaube, das ist mittlerweile eine Operation, die durchaus gang und gäbe ist und die man gut durchführen kann als Operateur. Dennoch habe ich immer großen Respekt davor, wenn ich das höre, weil das ist doch ein großer Eingriff, gerade in dieser sensiblen Region, das dann machen zu lassen. Ja, was da rauskommt und wie man ist, das weiß ich selber nicht. Da beschäftige ich mich auch nicht. Ich bin ins kalte Wasser. Habe ich mich jetzt entschlossen zu springen? Verstehe, du machst das ziemlich... nicht mehr aufzuschieben. Ich habe ja schon mal aufgeschoben. Ja, jetzt durch. Augen zu und durch, ne? So siehst du es ja, jetzt. Ja, sozusagen, weil ich will ja auch mal irgendwann wieder weiterkommen. Verstehe. Schauen, wie ich beruflich mache. Jetzt ist auch was zusammengebrochen, was ich geplant habe, um zusätzlich auf mehreren Standbeinen meine Existenz zu sichern. Ja. Ja, das werde ich wohl machen. Dann habe ich irgendwie als Ziel auch vielleicht noch eine Umschulung. Ja. Also eine ganze Menge. Wollte ich mir natürlich schon durch Film und Fernsehen, was jetzt halt weg ist. Und ja, jetzt muss ich gucken, wo ich diese Lücke fülle. Was ist weg? Film und Fernsehen ist weg? Ja, das ist weg gewesen, ja. Also das habe ich jetzt aufgegeben im Prinzip. Also Pornos oder was? Nee, eine Dokumentation wäre das. Ach so. Also eine ganze Menge Vorhaben. Für die ja, Deborah. Aber das ist ja jetzt weg. Ne? Ja gut, aber die anderen Sachen, die da vor dir liegen. Liebe Deborah, ich freue mich, dich kennengelernt zu haben. Und wünsche dir für die Operation wirklich alles Gute. Ja. Dass du fit da rauskommst und dass du dann alles so machen kannst, wie du es dir vorgestellt hast. Ja, das hoffe ich auch. Alles Liebe, alles Gute. Ja, immer kann ich noch ein Auto kommen. Sehr gerne. Du legst auf, wir rufen dich nochmal zurück. Ist gut, okay. Tschüss. Danke. Tschüss. Alles Gute auch noch. Ne? Dankeschön. Und hier haben wir noch die Jasmin. Jasmin ist 17. Guten Morgen. Hallo. Hallo Jasmin, um was geht's denn? Also, ich habe einen Freund. Mhm. Und ich habe aber am Wochenende habe ich ihn betrogen. Ich habe mit seiner besten Freundin geschlafen. Mit seiner besten Freundin? Ja. Zum ersten Mal mit einem Mädel? Ja, zum ersten Mal. Wie war's? Ja, es war schön. Warum hast du das gemacht? Also, ich hatte mich vorher schon irgendwie zu Frauen hingezogen gefühlt. Mhm. Aber ich hatte irgendwie auch nicht den Mut, ihm das zu sagen. Ja. Und ich bin jetzt halt auch bald 2 Jahre mit ihm zusammen. Ach, so lange schon? Ja, und ich hatte auch mit ihm mein erstes Mal. Und ja, und er erzählt mir halt immer, wie glücklich er mit mir ist. Und das will ich halt nicht aufs Spiel setzen. Und jetzt habe ich Angst, ihm das zu sagen. Hast du denn mit der besten Freundin auch, also hast du dich in die verknallt ein bisschen, in diese Frau? Ja, das weiß ich ja eben nicht so genau. Und die in dich? Also wir haben uns da nicht so drüber unterhalten. Mhm. Denkst du denn viel an die? Ja, schon ein bisschen. Und hast du seitdem mit deinem Freund geschlafen? Ja. Hast du währenddessen an die Frau gedacht? Als ich mit ihm geschlafen habe? Ja. Ganz ehrlich. Zwischendurch, ja. Zwischendurch, ja. Mhm. Also, weißt du, Jasmin, egal ob das nun ein Mann oder eine Frau ist, du bist ja nur deinem Freund fremdgegangen. Ja, klar. Und vor allen Dingen noch mit seiner besten Freundin. Ja, eben. Was ich unbedingt finde, ist, dass du ihm das sagen musst. Schon allein aus dem Grund, weil die Gefahr ja besteht, dass er es sowieso erfährt über diese beste Freundin. Vielleicht. Und dann ist es immer besser, wenn man zuerst beichtet, wenn man als Erster sagt, hier ist was schiefgelaufen. Ja, stimmt. Aber ich habe auch Angst davor, dass er halt irgendwie dann nicht damit klarkommt, dass ich ja sozusagen bisexuell bin. Ja, aber das wäre dann mal so und das würde bedeuten, dass du dann da auch zustehen musst. Und wenn er damit nicht klarkommt, das ist dann erstmal nicht dein Problem. Weißt du, die Hauptlinie ist ja erstmal, dass du sauber dastehst und dass du dich fair verhältst. Ja. Und fair verhalten deinem Freund gegenüber bedeutet, dass du mir jetzt erstmal einen Wein einschenkst. Was dann daraus wird, wird sich zeigen. Vielleicht war es auch nur ein einmaliger Ausflug und du bleibst doch bei deinem Freund. Aber du musst es ihm sagen, weil die Gefahr besteht, dass es irgendwie rauskommt und dann stehst du ganz blöd da. Ja, aber ich weiß ja nicht, wie ich ihm das sagen soll. So genau, wie du es mir gerade gesagt hast. Ganz einfach. Ist schwer, ich weiß, ist schwer. Aber ich glaube, das ist der einzige und richtige Weg, den du gehen kannst. Es gibt die Alternative wäre Lügen und sich rauslavieren. Ja, klar. Jasmin, die Sendung ist vorbei, aber ich habe dir, glaube ich, dann doch noch alles sagen können, was ich sagen kann zu deiner Geschichte. Wünsche, ja, dir, wünsche dir alles Gute, was du auch immer machst. Alles Liebe. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, liebe Leute, das war's für heute in der Technik. Henrik Hage und Volker Thake. Morgen sind wir auch wieder da. Und morgen heißt unser Thema ungewöhnliche Erlebnisse in Bus, Bahn und Flugzeugen. Ich bin sehr gespannt, was ihr mir zu erzählen habt morgen. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen und 1 Uhr 1 Festival. Ich freue mich auf euch und wünsche euch jetzt eine gute Nacht. Bis morgen. Tschüss. 1 Live. Info.